بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Liebe Geschwister, wir sind jetzt in einem neuen Kapitel angelangt und wir haben gesehen oder wir haben in den letzten Unterrichten besprochen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam umgegangen ist mit den verschiedenen, insbesondere jüdischen Gruppen in Medina. Und wir haben ein bisschen vorausgegriffen, wie die Geschichte verlaufen ist mit den einzelnen verschiedenen Stämmen. Der Grund dafür war, oder Anlass des Ganzen war, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu Beginn den Muslimen absolut verboten hatte, sich zu wehren. Also das heißt, sich militärisch oder verbal zu wehren. Und das hieß sogar im Koran, Kuffu aydiakum wa aqimus salat, sinngemäß, auch wenn die Ayah sich nicht direkt darauf bezieht. Das heißt so viel wie, haltet euch zurück oder haltet eure Hände zurück. Das heißt, greift niemanden an und wehrt euch auch nicht, sondern verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakat. Denn wenn die Muslime in der damaligen Situation, im damaligen Zustand mit ihrer Da'wah anders umgegangen wären und hätten sie sich militärisch gewehrt gegen die Mushrikin, also damals mit dem Schwert, dann wäre das wahrscheinlich das Ende ihrer Da'wah gewesen von vornherein. Denn sie waren eine kleine Gruppe von Menschen und sie wurden gefoltert, sie wurden vertrieben, sie wurden teilweise getötet. Es gab mehr als eine Auswanderung, wie mindestens die nach Abessinien und die nach Medina. Und all dies wäre Anlass genug gewesen, um sich zu wehren. Und ihr wisst, der Mensch manchmal will lieber sterben, als dass er sich erniedrigt fühlt. Ja? Und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen nicht die Erlaubnis gegeben, damals sich zur Wehr zu setzen. Sondern erst, liebe Geschwister, in der Zeit nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und manche Tafsir-Gelehrten datieren oder machen diese Erlaubnis, sich zu wehren, an der folgenden Ayah in Surat al-Hajj fest, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in der Surat al-Hajj, Vers 39, Erlaubnis ist denjenigen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen ja Unrecht zugefügt wurde. Vorher hieß es, ihr sollt euch abwenden, Nachsicht üben, bis Allah mit seinem Befehl kommt. Das heißt, mit seiner Erlaubnis, dass man sich militärisch wehren darf. Tayyib. Insofern gehört es zur Weisheit, dass man, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet, man eine bestimmte Methode anwendet, sich zu wehren. Allah subhanahu wa ta'ala hat aber das sich zur Wehr setzen oder auch den Angriff nicht einfach so, wie es den Menschen erlaubt, dass er es macht, wie er möchte. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam, später auch, als er die verschiedenen Kompanien gesandt hat, um andere Menschen zu bekämpfen in der arabischen Halbinsel oder auch außerhalb, hat er ihnen Anweisungen gegeben. Weil alles unter Religion ist nach Anweisungen. Das heißt, wenn du etwas machen möchtest, und was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt hat, dann musst du es auf diejenige Art und Weise ausführen, wie Allah azza wa jalla es von dir möchte. Und der Prophet alayhi salatu wassalam hat den Menschen oder den Soldaten seiner Armee Empfehlungen gegeben, die man heutzutage niemals irgendwo wiederfindet. Empfehlungen gegeben, und selbst wenn man sie wiederfinden würde, ist die Frage, ob das umgesetzt wird oder nicht. Unser Prophet alaihi salatu wassalam, wenn er Leute hinausgeschickt hat, sagte er, stürmt gegen sie, aber betrügt nicht und verstümmelt nicht und tötet keine Kinder. Und es gibt auch genug Hinweise, dass er verboten hat, dass man Frauen tötet oder alte Leute tötet und Menschen tötet, die mit dem Krieg nichts zu tun hat. Denn kein vernünftiger Mensch widerspricht, dass man gegen denjenigen kämpfen darf, der einen bekämpft. Das heißt, sogar in jedem Gesetz der Welt, wenn heutzutage, wie heißt es, sogar jemand, ist ausgegangen, ne? Ja.